Hören Sie mal. Übungen zum Hörverständnis von Claudia Hümmler-Hille und Eduard von Jahn. Aufnahme sämtlicher Hörtexte. Hubernummer 12.1371. Max Huber Verlag, Ismaning bei München. Lektion 1. Text 1. Hallo, wie geht's? Das verstehe ich einfach nicht. Ach, da ist Christa. Hallo Christa, ich habe dich gar nicht gesehen. Na, wie geht's? Nicht so gut. Ich habe letzte Nacht kaum geschlafen und bin hundemüde. Selma, das ist Christa Riedmüller, sie ist Lehrerin. Guten Tag, mein Name ist Pezzo. Selma, guten Tag. Pezzo? Nein, nicht Pezzo. Ich heiße Selma. Selma Pezzo. Ach so. Na dann guten Tag, Selma. Woher kommst du? Ich komme aus Jugoslawien, aus Zagreb. Oh, Jugoslawien. Da will ich dieses Jahr. Oh, Eduard, schau mal. Da kommen Dagmar und Alberto. Alberto kommt aus Spanien. Wer ist Alberto? Hallo, Dagmar. Hier sind wir. Grüß dich, Dagmar. Dagmar, das ist Selma Pezzo und na, Christa kennst du ja. Hallo. Hallo, Christa. Guten Tag, Frau Pezzo. Und ich bin Alberto Fabero. Hallo, Hallo Alberto. Guten Tag, Fabero. Selma kommt aus Jugoslawien. Und woher kommen Sie? Aus Jugoslawien. Ja, nein, er meint, woher aus Jugoslawien? Aus welcher Stadt? Ach so, ich komme aus Zagreb. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Barcelona. Sie sprechen aber gut Deutsch. Na, ich bin ja auch schon 10 Jahre in Deutschland und ich hatte einen guten Lehrer. Ah, wer ist das? Ich suche einen Deutschlehrer. Er heißt Peter. Ja, Peter Dehler, glaube ich. Einen Moment, ich schaue nach. Ich glaube, ich habe seine Telefonnummer dabei. Wie ist der Name? Peter Diele? Buchstabieren Sie bitte. Nein, Dehler. D-E-H-L-E-R. D-E... A, L. Nein, nicht A. H, L, E, R. Die Telefonnummer ist 44 71 14. 4, 4, 1, 7, 1, 4. Nein, nicht 17, 71. Also 4, 4, 7, 1, 1, 4. Danke, Herr Fabero. Sag doch Alberto. Ja? Danke, Herr Alberto. Ich rufe Herrn Dehler mal an. Nicht Herr Alberto, nur Alberto. Wir sagen doch hier alle du. Du sagst ja auch du zu Eduard. Also, ich heiße Christa, du bist Selma und das sind Dagmar und Alberto. Und jetzt holen wir uns erst einmal etwas zu trinken. Was möchtet ihr denn haben? Bier, Wein, Cola? Ich glaube, es gibt auch Apfelsaft.